Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 27. April 98. Dein langes Stillschweigen erklärte ich mir bis jetzt auf eine günstige Art. Ich hoffte, du würdest mir mit dem nächsten Briefe etwas vom Wallenstein schicken wollen und etwa noch einige Zeit brauchen, um hier und da eine Lücke auszufüllen. Aber länger kann ich nicht warten, um wenigstens ein Lebenszeichen von dir zu sehen. Meinen letzten Brief mit den Schlussbemerkungen über den Almanach wirst du erhalten haben. Werden wir uns denn in diesem Jahre nicht sehen? Ich muss nach Zerbst reisen, wenn ich die Tante nicht böse machen will. Aber könntest du denn nicht einmal deinen Plan ausführen, hierher zu kommen, wenn der Wallenstein geendigt ist? Was macht Goethe? Ist er wirklich mit Vollendung des Faust beschäftigt? Geßler ist noch bei uns und wird auf einige Zeit seine Güter in Schlesien besuchen. Dass er nicht verheiratet ist, weiß ich nunmehr ganz gewiss. Schlegels kommen hierher, wie ich höre, aber wir werden ihnen ausweichen wie das letzte Mal. Dein Körner.